Viertes Kapitel. Die Zwillinge basteln an ihrem Plan. Wir sind ja nur Kinder. Lotte fährt als Luise nach Wien und Luise fährt als Lotte nach München. Die Ferien gehen dem Ende zu. Die Zwillinge sitzen im Garten und basteln an ihrem Plan. Also schreib auf, Luise. Am liebsten mag Mutti Nudelsuppe mit Rindfleisch. Und das Rindfleisch holst du bei Metzger Huber. Ein halbes und Querrippe, schön durchwachsen. Metzger Huber Max Emanuel Straße Ecke Prinz Eugen Straße. Das Kochbuch steht im Küchenschrank, im untersten Fach, ganz links. Kochbuch, Küchenschrank, unteres Fach, ganz links. Du, vor dem Kochbuch habe ich eine Heidenangst, Lotte. Aber wenn es in den ersten Tagen schief geht, kann ich vielleicht sagen, ich hätte es in den Ferien verlernt, was? Na klar, außerdem kannst du mir ja gleich schreiben, wenn etwas nicht klappt. Postlagernd. Ich gehe dann jeden Tag aufs Postamt und frage, ob etwas angekommen ist. Ich auch. Schreib nur recht oft. Ich werde es brauchen. Ja. Und mit dem Schulweg hast du es leichter als ich. Du sagst der Resi ganz einfach, sie soll dich am ersten Tag abholen. Das macht sie manchmal. Dann läufst du eben ganz gemütlich neben ihr her und merkst dir die Straßenecken und den übrigen Palawatsch. Ja, das ist gut. Ach, da fällt mir noch was Wichtiges ein, Luise. Vergiss ja nicht, Mutti einen Gute-Nacht-Kuss zu geben, wenn sie dich zu Bett bringt. Das brauche ich mir nicht aufzuschreiben. Das vergesse ich bestimmt nicht. Hör mal, unser Vater hat doch keine neue Frau. Nein, das wüsste ich bestimmt, Lotte. Vielleicht eine, mit der er nicht verheiratet ist. Bekannte hat er natürlich, auch Frauen. Aber du sagt er zu keiner. Und wie ist das mit Mutti? Ich meine, hat Mutti einen guten Freund? Nein, Mutti hat mich und ihre Arbeit und sonst will sie nichts vom Leben, sagt sie. Ja, aber warum sind sie denn dann geschieden? Verstehst du das, Lotte? Warum ist Vater in Wien und Mutti in München? Warum haben sie uns halbiert? Warum haben sie uns nie gesagt, dass wir gar nicht einzeln, sondern dass wir Zwillinge sind? Und warum hat Vater denn nichts davon erzählt, dass Mutti lebt? Und Mutti hat dir verschwiegen, dass Vati lebt. Schöne Eltern haben wir, was? Na warte, wenn wir ihnen mal die Meinung geigen. Die beiden werden staunen. Das dürfen wir doch gar nicht. Wir sind ja nur Kinder. Nur? Merkt ihr, was sich anspinnt? Die Zwillinge wollen den Eltern nicht verraten, dass sie Bescheid wissen. Sie sind zu einer Verschwörung entschlossen. Vielleicht wird es ihnen gelingen zu enträtseln, warum die Eltern getrennt leben. An einem kühlen Morgen in aller Herrgottsfrühe fahren aus der Bahnstation Egern bei Seebühl am Bühlsee zwei Züge. Lotte fährt als Luise nach Wien und Luise fährt als Lotte nach München.